leicht böiger Nordostwind. 22.33 Uhr. SWR 2 Krimi. Petite Martine! Ma pauvre petite fille! Das Leben ist zum Kotzen. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Leo Mallet. Sonderausgabe, Sonderausgabe! Blutige Ereignisse im Bergarbeiterstreik! Menge gehorcht Aufforderungen nicht. Ordnungskräfte gezwungen, Waffen einzusetzen. Erste Bilanz, 4 Tote, zahlreiche Verletzte. Unter den Toten ist ein 10-jähriges Mädchen. Unter den Toten befand sich ein 10-jähriges Mädchen, von den Anführern des Streiks offensichtlich als Schutzschild missbraucht. Diese Dreckskerle. Die Schweine. Schutzschild oder nicht, sie haben geschossen. Gibt's kein Foto von der Kleinen? Nein, überhaupt kein Foto. Für mich ist es aber, als ob es eins gäbe. Ich meine, man braucht mir das nicht aufzumalen, damit ich das verstehe. Guckt euch dieses Geschmiere an. Eine echte Siegesmeldung. Nach dem Massaker wurden die seit Tagen unterbrochenen Gespräche wieder aufgenommen. Auch die Arbeit wird wieder aufgenommen. Das kann man sich an 5 Fingern abzählen. Sie sind geschlagen. Das läuft doch immer gleich. Einen Monat dauert es nun schon. Die haben keinen Pfennig mehr. Und jetzt? Kugeln. Und? Machen wir weiter? Wir machen weiter. Wir warteten in unserer Karre an der Ecke gegenüber einer Flascherei. Hier genau mussten sie vorbeikommen. Albert trommelte im Rhythmus der Zylinder auf das Lenkrad. Ein Auto und er. Das ist eine einzige Maschine. Ein moderner Centaur. Im Schatten des Autoinnern bewegten sich Paul und Marcel flüchtig. Nicht übel, die Kleine. Schnauze. Ein junges Mädchen ging vorbei. Ohne uns überhaupt zu bemerken, muss wohl über Wichtiges nachgrübeln. Die Miete, die Gasrechnung, ihre Arbeit, den Typ, der mit ihr anbindeln wollte, oder andere Sachen dieser Art. Ich schob die Hand in meinen Schoß. Zwischen den Beinen hatte ich meine Prima Mater. Ich streichelte die Knarre. Das war so, als berührte ich das Mädchen, das sich mit einem vielversprechenden Hüftwackeln entfernte. Wie viel Uhr? Ist bald soweit. Hast du dieses Mädchen gesehen, Paul? Mann, die hat den Wasserfall. Hey, neulich. Neulich war ich mit dem Mädchen zusammen. Die konnte stehend ins Waschbecken pissen. Brauchte sich nicht mal auf die Zehenspitzen zu stellen. Und im Bett, ey. Im Bett konnte die ihr Supergestell wie ein Affe hinter die Ohren klemmen. Solltest du dich lieber auf unsere Arbeit vorbereiten. Alles klar. Ich hasste Marcel wegen seiner prahlerischen Heldengeschichten. Und heute stopfte er Paul damit voll. Paul mochte ich gern. Er war 20 und hatte einen Buckel. Marcells Geschichten waren nicht gut für ihn. Kann doch wohl von meinem letzten Fang erzählen. Wird unseren Kahn schon nicht zum Kentern bringen. Und außerdem, wissen wir überhaupt, was mit uns passieren wird? Lass mich doch meine Erinnerung genießen. Du gehst mir auf den Sack mit deinen schweinischen Bettgeschichten. Du bist ein kleiner blöder Aufschreier. Schluss jetzt! Kein Streit. Das sind Leute. Wir werden auffallen. Schnauze! Sie haben noch nicht aufgekreuzt, denn verdammt nochmal, wo stecken die denn? Wo bleiben die denn nur? Die werden es nicht eilig haben. Man muss die Sache dem Typen gut erklären. Der ist schließlich ein armes Schwein, wie jeder andere auch. Nichts weiter als ein armes Schwein. Ohne Verantwortung, ohne Schuld. Klar, Paul, ich werde ihm die Predigt schon halten. Sie kommen. Adelante. Unser Auto schoss los. Es waren nur ein paar Meter. Eine Sache von Sekunden. Aber mein Schädel brodelte wie ein Vulkan. Das kleine Mädchen. Ich hätte gern ein Foto von ihr gesehen. Hätte gern gewusst, ob sie schön war. Sie musste ganz einfach schön sein. In ihrem ärmlichen Kleid, ihrem ärmlichen kleinen Armenkleid, Verziert mit Blutflecken lag sie auf einem Kohlehaufen. Die Beine gespreizt, Schlacke im blonden Haar. Der kleine Bauch vom Todessamen warm und schneidend durchdrungen. Sie war 10 Jahre alt. Ich wäre gern 10 gewesen. Das Leben ist zum Kotzen. Das bestätigt sich jeden Tag. Ich wäre gern 10 gewesen. Ich weiß nicht warum. Aber ich wäre gern 10 gewesen. Ein riesiges Verlangen, 10 zu sein. Das Leben war zum Kotzen. Es war eine gemeine, grässliche Tretmühle und wir trugen alle dazu bei, diese Schweinerei in alle Ewigkeit fortzusetzen. Unser Auto blockierte den Geldtransporter. Was hält uns Deckung? Der Fahrer erkannte, dass es sich um einen Überfall handelte. Er und die Moneten saßen fest. Marcel deckte Paul und mich. Wir rissen die Türen des Lieferwagens auf. Sie waren zu zweit da drin. Ich habe Kinder! Ein mausgraues Kerlchen in abgewetzter Uniform und ein Typ von glücklicherer Erscheinung, den Schnurrbart so sorgfältig geschnitten wie seine Kleidung. Seine Augen ziehen mich an. Sie erinnern mich an jemanden. Der kleine, schäbige Alte hob verständnisvoll die Hände. Der andere Dummkopf schwenkte eine Knarre. Hör zu, Genossen! Hey! Gott segne dich, verfluchter Bastard! Die seltsam vertrauten Augen verloschen langsam. Der Typ war in einer Ecke gekrümmt zusammengebrochen. Auch der andere hatte etwas abbekommen, war nicht zu vermeiden. Paul raffte eilig die Beute zusammen. Hauen wir ab! Das hat alles zu lange gedauert. Zu lange. Ich dachte, es würde nie aufhören. Die Bullen! Scheiße! Albert drückte aufs Gas. Marcel sprang als letzter aufs Trittbrett. In dem Augenblick knallten weitere Schüsse. Verdammt! Das hat mich erwischt! Schnapp dir Marcel! Paul zerrte seinen Kumpel am Gürtel ins Auto. Seine Nägel färbten sich rot im Blut der Wunde. Da war was los, was? Ein echtes Gemetzel. Ein echtes Gemetzel, ja. Und es fing erst an. Landstraße, Felder. Hier und da ein paar Häuser. Marcel war ohnmächtig geworden. Er lag auf der Fußmatte. Paul hatte wie ich nichts abbekommen. Ich untersuchte Marcel. Soweit ich es beurteilen konnte, bedeutete seine Verletzung nicht das Ende seiner Tage. Ich blieb an Marcels Gesicht hängen. Diese Schönlingsvisage. Meine Augen glitten über Marcel. Von seinen Füßen bis zu diesem Kopf. Ich verabscheute ihn. Sein harmonischer Körper bedurfte wie der eines verletzten Gottes der aufmerksamen und besorgten Pflege einer Geliebten. Ich sah sie ihn sanft in den Schlaf küssen. Seine fiebrigen Lippenstreifen. Ihre Haare streichelten seine Wangen. Ich dachte an seinen Freund Paul, den Buckligen. Den für immer entstellten Paul. Er wird nie so geküsst werden. Ist es schlimm? Ja, Paul. Gleich kämpfst du auf der linken Seite einen kleinen Wald. Da biegst du ein, Albert. Holpernd kroch das Auto in den Wald. Zweige schlugen gegen das Blech. Albert hielt im dichtesten Teil des Wäldchens. Nichts ist so gelaufen wie geplant. Wir wollten den Typen die Bedeutung unserer Tat erklären. Ihnen zeigen, dass es sich nicht lohnt, für ein paar elende Scheine jeden Monat die Millionen ihres Chefs zu verteidigen. Alles sollte ohne Scherben ausgehen. Und doch habe ich noch nie so einen blutigen Tanz gesehen. Dazu haben wir jetzt einen Schwerverletzten am Bein. Marcel. Das heißt, wir sind erledigt. Also? Er ist verurteilt und er verurteilt uns mit. Ihr wisst, wie wir in die Stadt kommen können. Mit dieser Last schaffen wir es nicht. Und dann ist der Film gelaufen. Ist er wirklich verloren? Ich weiß, wovon ich rede. Der kommt nicht durch. Ich werde ihm den Gnadenschuss geben. Was? Jean? Den Körper schaffen wir beiseite. Niemand wird ihn in diesem Wald suchen. Verdammt. Das ist vielleicht ein Ding. Ja. Ja, das ist ein Ding. Aber das Leben ist eben zum Kotzen. Es hat seine Zwänge. Der Alte im Lieferwagen hätte nicht ins Gras beißen müssen. Trotzdem hat er es getan. Wenn wir Marcel weiter mit uns rumschleppen, sind wir erledigt. Verdammt. Verdammt. Jean hat recht. Ich packte Marcel unter den Armen und zerrte ihn aus dem Auto. Als ich ihn auf dem Waldboden ablegte, hob er die Lider. Eine große Müdigkeit liegt in deinen Augen. Er hatte viel Blut verloren. Hör mal, Alter. Die Lage ist nicht rosig. Sie zwingt mich, uns zu extremen Maßnahmen, die ich verabscheue, aber Du hast doch mitgemacht, damit wir es schaffen, oder? Ja. Du möchtest doch nicht, dass wir scheitern, oder? Du bist verletzt. Und zwar ziemlich übel. Keine Chance, da rauszukommen, mein armer Freund. Also... Ich zog meine Knarre. Du wirst nicht leiden. Ich werde dir ein langsames Sterben ersparen. Du warst ein guter Kumpel, Marcel. Denk an all die Mädchen, die du gehabt hast. An ihre Brüste, ihre Schenkel und den ganzen Rest. An die Freuden, die sie dir verschafft haben. Jean, Jean, ist das wahr? Bin ich erledigt? Ich warf einen schnellen Blick zum Auto. Albert und Paul saßen wie erstarrt in der Karre. Sie konnten mich nicht hören. Ich beugte mich vor. Ich hätte nie geglaubt, dass das möglich sei. Nein, Alter, du bist nicht erledigt. Aber du bist es irgendwie doch. Du könntest durchkommen, aber ich will das nicht. Für dich ist jetzt Schluss mit den Weibern. Sag adieu. Nein! Nein! Langsam ließ ich die Knarre sinken. Albert und Paul kamen rüber. Er ist tot. Sieht nicht so aus, als ob er es von der guten Seite aufgenommen hätte. Hauptsache, er hat die Ladung abgekriegt. Von welcher Seite auch immer. Es war kein Vergnügen. Aber es musste sein. Ein unerhört barbarisches Verbrechen wurde heute Vormittag in einem Vorort im Westen der Stadt begangen. Der Geldtransporter, der die auf ungefähr 5 Millionen geschätzte Lohnsumme für die Arbeiter der Volkbetriebe transportierte, wurde in der Nähe des Unternehmens von 4 Männern überfallen. Die Täter blockierten den Lieferwagen und eröffneten sofort das Feuer gegen die Insassen. Monsieur Lebas, ein Beauftragter der Geschäftsleitung der Volkbetriebe, war sofort tot. Der beisitzende Wachmann wurde schwer verletzt. Die alarmierte Polizei eröffnete ihrerseits das Feuer und verletzte einen der Täter. Die Mitglieder des Komitees saßen um einen ärmlichen Tisch. Es war feucht hier und roch nach Druckerschwärze. Eine kraftlose Birne spendete kärgliches Licht. Der, den wir Christus nannten, ähnelte mit seinem Bart und seiner kahlen Stirn immer mehr dem Nazarener. Aber in seinen Augen ist keine Resignation. Hier ist der Zaster. Wie lief's? Wir haben's eben im Radio gehört. Nicht ganz glatt, was? Dieser Lebar hat als erster das Feuer eröffnet. Paul und ich konnten nicht anders als zurückschießen. Er hat mich zur Raserei gebracht. Außerdem ist Marcel tot. Ich frage mich, ob es gut war, deiner Idee nachzugehen und die Tradition der illegalen Aktion wieder aufzunehmen. Naja, das Geschehen ist es geschehen. Der Zaster ist da. Die Bergarbeiter hat man ausgeblutet. Sie sind kurz vorm Aufgeben. Hiermit können sie aber durchhalten. Haben wir jemanden, der sie ihnen überbringt? Ein Genosse, der in der Bewegung mitmacht, wird in einer Stunde hier sein. Ein komischer Typ. Das waren Glorias Worte gewesen. Ich hatte den Kopf verdreht, um ihr direkt ins Gesicht sehen zu können. Sie lächelte freundlich. Und als sie ihren Kopf senkte, streichelten ihre roten Haare ihr die Schulter. Das Leuchten ihrer Augen und ihre glänzend weißen Zähne berauschten mich. Gloria, wie lange kennen wir uns schon? Ich weiß nicht. 3 Jahre vielleicht? 4 Jahre und 2 Monate. Ich habe genau Buch geführt. Warum? Weil ich dich seit genau 4 Jahren und 2 Monaten liebe. Mein Herz schrie um Hilfe. Das Trottoir begann zu wanken. Ich verlor den Boden unter den Füßen. Und das alles wegen ihrer Augen, die ein unsagbares Erstaunen spiegeln. Nichts weiter. Oh, Scheiße. Ich hätte schweigen sollen. Ach, verdammt nochmal, verdammt. Ich nahm sie an der Taille und vergrub mein Gesicht in ihren Haaren. Sie dufteten nach Leben, Glück und einem seltenen Parfum. Ich sah mich wieder auf der Walze, wie ich durch den Weizen tobte. Der wird zu Brot. Diese Haare sind mein Brot. Ein schönes, kastanienrotes Brot. Sie zitterte und ich fröstelte auch. Panik stieg in mir hoch. Sie lachte hell, ein wenig spöttisch. Du bist vielleicht ein komischer Typ. La Cucaracha. La Cucaracha. Wir trennten uns. Sie stieg die Treppe der Metro hinunter und summte La Cucaracha. Sie hatte sich noch einmal umgewandt und mein Blick kreuzte die schönsten Augen der Welt. Mit einem Flimmern wie Danziger Goldwasser. Und genauso berauschend. Das ist jetzt fast 5 Jahre her. La Cucaracha. La Cucaracha. Nein. Ich wachte endlich auf. Mein Laken hatte ich durchgeschwitzt. In der Brusttasche meines nassen Hemdes spürte ich die harte Knarre in meinem Herzen, wie ein irrigierter Penis. Gloria geht die Treppe der Metro hinunter. Auf ihren Lippen das Lied von der Kakerlake. Ich raffte mich auf, streifte meine Jacke über und klapperte 2 oder 3 Cafés ab, um mich ein bisschen zu betäuben. Aber in meinem Kopf war nur Gloria. Manchmal dachte ich 2 oder 3 Wochen lang nicht an sie. Dann pochten mir plötzlich wieder die Schläfen, das Herz, der Magen, alles. Wie ein verdammtes, sanftes Fieber, das in mir frisst. Und dann musste ich sie sehen. Ohne vorher anzurufen, ging ich zu ihr. Wohlhabenheit lag ihr in der Luft. Kurz nach unserem ersten Treffen hatte Gloria einen gut verdienenden Typen geheiratet. Kein armer Hund wie ich. Mir begegnete er mit Misstrauen, warum auch nicht. Ich klingelte. Lottier, der Ehemann, öffnete mit der üblichen Leichenbittermiene, die er bei jedem meiner Besuche, so selten sie auch waren, aufsetzte. Guten Abend. Ich war gerade hier in der Nähe. Sie haben es mitbekommen. Natürlich. Ich hatte überhaupt nichts mitbekommen. Tat aber so, als ob ich verstünde. Kommen Sie. Aber bleiben Sie nicht zu lange. Gloria saß auf einem Sofa mit einer älteren Frau, die ihr vage ähnelte. Die beiden Frauen hatten offensichtlich geweint. Wie schön doch Gloria ist. Die Müdigkeit in ihrem Gesicht steigerte noch ihren Reiz. Ihre geröteten Augen flitterten vor Goldschimmer. Guten Abend, Jean. Das ist meine Mutter. Es freut mich. Es ist nett von dir, dass du gekommen bist. Ich weiß nicht. Was ist denn passiert? Sie wissen nicht Bescheid? Ich komme gerade von einer Reise. Aber die Zeitungen. Ihr Vater wurde ermordet. Monsieur Lebas. Ich hatte sie nur als Gloria kennengelernt. Dann wurde sie Madame Lottier. Ihren Mädchennamen hatte ich nie erfahren. Sie heißt also ursprünglich Lebas. Genau wie der, den ich getötet habe. Sie weint wegen mir. Was für eine Überraschung. Diese Tränen hatte ich ausgelöst. Es war das grauenhafte Gemetzel, das sie erschütterte. Vielleicht hat sie die Leiche gesehen. Auf jeden Fall hat man sie ihr beschrieben. Oder sie hat sie sich vorgestellt. Oh. Oh, ich glaube, dann gehe ich besser. Ich weiß nicht warum. Aber einen Moment später auf der Treppe brach ich in Lachen aus. Mein Gott. Nein. Diese Nacht würde sie keine Liebe machen. Diese Nacht hatte ich sie für mich allein. Am nächsten Morgen ging ich ins Versammlungslokal, um ein bisschen Geld zu holen. Hab mich wohl selbst bei der Verteilung der Beute vergessen. Im Raum stand ein tiefes Unbehagen. Der Geruch des Tabaks, vermischt mit dem der Tinte, verstärkte die drückende Atmosphäre. Der schlecht beleuchtete und stinkende Ort strömte etwas Düsteres und Unheimliches aus. Ich spürte, dass man mit mir abrechnen würde. Was ist los? Es geht schief. Die Bergarbeiter arbeiten am Morgen wieder. Waren wir zu spät? Nein, aber sie wollten dieses Geld nicht. Wollen es nicht? Die Zeit der illegalen Aktionen ist vorbei. Und im Übrigen haben die nur unsere Lehre in Misskredit gebracht. Ich habe mich fast umgebracht, euch das klarzumachen, als du uns eure Enteignungsaktionen vorschlugst. Aber ihr wolltet ja nicht auf mich hören. Die Arbeiter erteilen euch jetzt eine Lektion. Sie wollen von diesem blutigen Geld nichts. Die Genossen sind zu gesünderen Auffassungen zurückgekehrt. Du würdest einen guten Abgeordneten abgeben. Wirklich einen feinen Abgeordneten, du mit deinen Phrasen. Halt deine Schnauze oder ich knall dich ab. Beruhigt euch. Wir haben was auf die Nase gekriegt. Gut. Aber wir können noch diskutieren. Wiedersehen, Christus. Ich werde hier nicht mehr gebraucht. Man wird mich eine Zeit lang nicht mehr sehen. Ich habe die Nase voll von diesen Diskussionen und Streitereien. Ich ging hinaus. Die Straße war verlassen. Unter den Straßenlaternen glänzte der Bürgersteig von kleinen Pfützen, in denen die Regentropfen kleine Kreise malten. Durch zur Nacht geöffnete Fenster konnte man eine Hängelampe, ein Stück Tapete, die Ecke eines Möbelstücks sehen. Ein friedliches Arrangement, das einem den Katzenjammer eintrieb. So leben die Leute. Alles so ruhig und so milde. Es sticht einem ins Herz. Wenn ich eine Stelle auf der Erdkugel kennen würde, von der aus man das ganze Universum im Blick hätte, ich würde hinrennen, einen Pfahl in die Erde schlagen, mir eine Schlinge um den Hals legen, mich in die Leere stürzen und die ganze Welt im Fallen mit mir reißen. Es wurde Zeit, den Journalisten frisches Futter vorzuwerfen, obwohl sie ziemlich gefräßig und nicht sehr auf Zack waren. Ein Fall wie der Volk betriebe, hätte mindestens eine Woche auf der Titelseite sein müssen. Und? Was willst du jetzt machen? Auf eigene Rechnung arbeiten, wie gute Bürger. Schluss mit der Selbstverleugnung. Ist doch alles nur Schall und Rauch. Die Bergarbeiter haben es uns gezeigt. Das sind brave Typen. Schwachköpfe, aber brave Typen. Wir hingegen sind jetzt in Schwung, mein Alter. Bremsen unmöglich. Für einen Mord werden wir nicht mehr büßen als für 15. Wenigstens einmal richtig was von diesem verdammten Leben haben. Seid ihr dabei? Ich würde die ganze Welt in Klump hauen. Auf mich kannst du zählen. Ja, schon gut, schon gut. Macht euch nicht wilder, als ihr seid. Das sagt man so und dann... Ich schwör's dir, ich werd's tun. Was haben wir schon zu verlieren? Ich hätte fast gesagt, du und dein Buckel sicher nichts. Aber ich lachte nur. In der Zwischenzeit werden wir erstmal leben. Es wird vielleicht kurz sein, aber garantiert gut. Ich machte mich daran, einen Doppelkuh auszuarbeiten, der mir schon lange im Kopf herumging. Albert besorgte uns den Wagen. Morgen geht's los. Gut. Ja. Eine kleine Bank im Zentrum und eine kleine Nummer in der Nähe des Schlachthofs. Mhm. Akzeptable Bezahlung. Nicht die 5 Millionen von Volk, aber einfache, nette Scheine, die schon so manches Mal das Portemonnaie gewechselt haben. Die erwähnte Bank befand sich in der Straße, wo die schönsten Frauen der Stadt flanierten. Allein dieses Detail war entscheidend gewesen. Ich will meine Schau vor einem parfümierten Publikum abziehen. Um 4 Uhr hielten wir vor der Bank. Gut gelaunt stieg ich aus und trug ein Päckchen auf die andere Straßenseite. Ich stellte meine zerbrechliche Last in einem Hauseingang zwischen 2 Mülltonnen ab. Albert parkte den Wagen direkt am Hinterausgang. Los geht's! Dann gingen wir in die Bank. 5 Angestellte und 2 Kunden bildeten das Publikum. Mechanisch steuerten wir auf die Kasse zu. Die Explosion ließ die ganze Straße erbeben. Panik. Ein paar versteckten sich unter ihren Schreibtischen. Die anderen rannten neugierig wie die Ziegen hinaus. Ein riesiges Tohuwabohu. Ich sprang über den Schalter und trat in die vergitterte Kabine der Kasse. Ich zog dem Kassierer mit dem Pistolenkolben einen über. Dann begann ich, das Bargeld zusammenzuraffen. Paul stopfte es mit in die Taschen. Es war nicht die Welt. Es ging wirklich alles verdammt schnell. 30 Sekunden insgesamt, nicht mehr. Die Explosion ist nur ein Ablenkungsmanöver. Ein Typ, vielleicht der Direktor, ballerte wild auf uns los. Paul bekam eine Ladung in den Arm. Ich traf den Fettsack mit 2 Kugeln in den Schädel. Jetzt geht sie raus. Die Straße am Hinterausgang lag verlassen da. Keine Karre außer unserer und niemand bis auf Albert. Alle drängten sich auf der Hauptstraße. Die Bombe hat ihr Werk getan. Ohne weiter Aufmerksamkeit zu erregen, fuhren wir los. Die Verletzung des Buckligen war nur ein kleiner Kratzer. Das Jackett hatte mehr abgekriegt als das Fleisch. Alles in Ordnung, alle Muskeln gespannt, funktionsbereit. Leg den Zahn zu. Wir dürfen nicht zu spät am Schlachthof sein. Mehr als eine Woche war seit diesem aufregenden Tag vergangen, an dem der Banküberfall und der Lohngeldraub am Schlachthof geschehen waren. Wir waren immer noch die Schlagzeile der Boulevardpresse. Unsere Taten beunruhigen das Volk. Überall regierte Angst. Brave, anständige Leute, die nie einer Fliege etwas zuleide getan hätten, nutzten die Gelegenheit und denunzierten ihre unliebsamen Nachbarn. Ja, Freunde. Oder sogar Verwandte. Die Bullen geraten in Wut. Die Zeitungen überschütteten die Polizei mit Spott. Diesen besonders heiklen Moment wählten 2 junge Leute, um ein Postamt zu überfallen. Aber sie wurden direkt vor dem Eingang geschnappt. Einer dieser Jungen hatte einen krummen Rücken. Sofort erschallte Jubelgesang. Endlich hat man sie, die gefürchteten Übeltäter, den Buckligen, den berühmten Buckligen. Das Schönste an der Geschichte ist, dass diese ausgekochte Missgeburt, wahrscheinlich unter dem Einfluss des Gummiknüppels, der ihn kurz in seine Kindheit zurückversetzt hat, alles gesteht, was man will. Die Sache bei Volk, ich gestehe. Das mit der Bank, dasselbe. Die Sache beim Schlachthof, das erkläre ich Ihnen sofort. Dank seiner mehr oder weniger spontanen Angebereien vergaß man uns ein wenig. Es kehrte wieder Ruhe ein. Die Geldboten können wieder unterwegs sein, ohne eine schmutzige Hose zu bekommen. Gelegentlich erhält sogar ein Lächeln ihre mürrischen Gesichter. Wir nutzten diese Zeit der Euphorie, um einen von ihnen umzulegen, eines Mittags, als es ziemlich heiß wurde. Handschrift eindeutig, plärrten die Boulevardblätter. Der eingelochte Grünschnabelgauner wird wieder, was er immer gewesen ist. Ein armes Schwein, ohne Klasse. Kurz, wir waren wieder die Stars. Der Geldbote, dem wir eine Mahlzeit mit Bleisauce serviert hatten, hinterließ eine Tasche, deren Inhalt es uns ermöglichte, eine Zeit lang auf unseren Lorbeeren auszuruhen. Ich machte mich auf die Suche nach einer Villa. Es regnet. Ja, es regnet. Ich drehte den Kopf und betrachtete unser neues Zuhause. Bevor ich beim Makler erschienen war, der diesen Trödelhaufen vermietete, hatte sich niemand für das Ganze interessiert. Es lag zu einsam, zu weit von der Stadt entfernt. Der Ort sagte nur kauzigen Kerlen wie uns zu. Lass uns was trinken. Gute Idee. 4 Uhr. Albert ist wahrscheinlich im Kino. Albert mag keine Landluft. Im Gegensatz zu uns. Paul wurde noch krummer und bot erneut der Flasche das Du an. Ich holte mir eine eigene aus dem Schrank. Der Bucklige zog ein Kartenspiel aus der Tasche. Ein Spielchen? Kann ich spielen. Oder so wenig. Na gut. Er legte eine Patience. Ich mache einen Rundgang. Kommst du mit? Keine Lust. Ich nahm einen tiefen Schluck aus meiner Flasche, ging zur Garage und holte das Auto. Soweit mein Auge reichte, war niemand zu sehen. Die Rumflasche hatte ich auf dem freien Sitz neben mir deponiert. Ich nahm einen Schluck. Dann drehte ich mich lächelnd dem leeren Sitz zu. Glücklich, Gloria? Ja. Das goldene Leuchten ihrer Augen war nie so intensiv gewesen wie jetzt. Ich fragte mich, welche Farbe sie annehmen, wenn sie liebte. Sicherlich schloss sie die Lider und sah wie ein Kind aus. Sie lächelte. Ihr Mund faszinierte mich. Sie drückte sich an mich. Ihr Haar streichelte mich. Ich zitterte. Wir werden noch einen Unfall bauen, deinetwegen. Nicht mit mir, Liebling. Warum nicht mit dir? Ich bin dein Glücksbringer, mein Schatz. Und ich hätte geglaubt, dass ich nur durch dich sterben würde. Du bist gemein. Nervös griff ich mir die Rumflasche, öffnete sie zornig mit den Zähnen. Was ich trank, hätte Gloria gewiss nicht gefallen. Aber um sie noch einen Moment an meine Schulter geschmiegt zu behalten, musste ich trinken. Am nächsten Morgen weckte mich die strahlende Sonne aus bleiernem Schlaf. Ich hatte einen fürchterlichen Kater. Paul ging es auch nicht besser. Ich fuhr Zeitungen und Lebensmittel kaufen. Die Presse meldete nichts Besonderes. Wieder waren wir auf die dritte Seite verbannt. Ich weiß nicht, ob mir das gefallen soll. Die Schlagzeilen gehören 3 Mädchen, die aus einer Strafanstalt entflohen sind. Der Tag schleppte sich mühsam hin. Gegen Abend sagte ich mir, wenn wir schon was zu trinken hatten, wären wir doch schön blöd, davon keinen Gebrauch zu machen. 1 Glas oder 2, nicht mehr. Nur so, um uns aufzuheitern. Die Nacht war angebrochen. Wir blieben im Dunkeln. Das rote Leuchten der Zigarettenglut versicherte uns der Anwesenheit des anderen. Keiner wollte sich aufraffen, das Licht einzuschalten. Die Fenster waren in die laue Nacht geöffnet. Wir redeten nicht. Wir hatten uns nichts zu sagen. Wer ist hier vorne am Haus? Lautlos sprangen wir auf. Wir zogen unsere Revolver. Ein Schatten durchquerte den Garten. Ich drehte den Schalter für die große Außenlampe. Das Licht erfasste eine Frau. Stehen bleiben oder ich schieße! Paul stürzte auf sie los. Es war eine Göre von ungefähr 16 Jahren. Sie trug Lumpen, die sie wahrscheinlich von diversen Vogelscheuchen der Gegend gestohlen hatte. In ihrem hübschen Gesicht strahlten Augen, die gleichzeitig hart und unruhig waren. Eine bittere Falte zog ihr den Mund nach unten. Die dunklen Haare wild und ungekämmt. Gehen wir rein. Ich machte im Haus Licht. Paul warf seinen Fang auf das Sofa, schloss die Fenster und zog die Vorhänge zu. Ich knöpfte ihre Bluse auf und befühlte das Hemd. Eine feine Wäsche. Mit deinem Monogramm oder dem der Gefängnisverwaltung? Wer bist du? Ich nahm mir die Zeitung von heute Morgen. Simon, Giselle oder Marie? Nummer 1635, 1215 oder 7143? Heiliger Arsch. Das ist eine von den kleinen Flüchtlingen, ja. Man lässt mich abhauen. Nein, das wäre nicht gut für dich. Hier hast du nichts zu befürchten. Bis ihr mich ausliefert. Hör mal zu, Püppchen. Ne? Du scheinst mir ein ausgesprochener Dickkopf zu sein. Ich bin's auch. Deshalb habe ich dich vorher noch so angerempelt. Du musst entschuldigen. Ich bin heute mit den Nerven etwas runter. Einer meiner Onkel ist abgekratzt, nachdem er mich enterbt hat. Mir bleibt nur diese Hütte hier. Und ich weiß nicht mal, ob ich genug Zaster besitze, um sie ein halbes Jahr zu halten. Also, Schätzchen, kapierst du? Wir sind keine Christkindchen. Wenn wir schon nicht so aussehen, als ob man gut bei uns einbrechen könnte, sind wir doch noch weniger welche, die jemanden verpfeifen. Sicher nicht. Du und wir. Wir sind miteinander verwandt, Püppchen. Jeder von uns ist das schwarze Schaf seiner Familie. Der Bucklige betrachtete sie mit einem eigenartigen Gesicht. Dann holte er Brot, Schinken und Wein aus der Küche. Hau rein. Du hast es bestimmt nötig. Im Knast gab's nichts als Kohldampf und draußen war es auch nicht viel besser, oder? Man greift zu. Die ließ sich nicht lange bitten. Ihr kriegt das nicht zusammen. Ihr seid schon komische Käuze. Erst pöbelt ihr mich an und dann spendiert ihr mir was zum Ampfen. Du darfst das nicht so ernst nehmen. Wir sind nur ein bisschen kompliziert. Ganz gemütlich bei euch. Ja, so doll ist es nicht, aber man hat seine Ruhe. Hier wird dich keiner suchen. Wie lange warst du im Knast? Ein Jahr. Der Bucklige warf mir einen kurzen, verständigen Blick zu. Sie konnte nichts von unseren Taten wissen. Umso besser. Kommst du direkt aus dem Staatspensionat? Ja. Er schenkte ihr erneut ein und setzte sich neben sie auf das Sofa. Allmählich wusste er nicht mehr, was er mit seinen Händen anfangen sollte. Du hast uns immer noch nicht deinen Namen gesagt. Giselle. Ah, das ist ein schöner Name. Ja? Es ist zum Kotzen. Alle. Selbst dieser Krüppel kriegen die Weiber mit albernen Feststellungen dieser Art rum. Sie stiegen irgendwann in sein Zimmer hinauf. Ich hörte sie über mir gehen. Das Bett quietschte. Ich blieb allein mit der Flasche. Deine beiden Freundinnen hat mal wieder eingefangen. Lass mich mal lesen. Kein Schwein gehabt. Hast nichts mehr zu befürchten, du. Sie schüttelte sich, als ob sie sich von einer Last befreien wollte und überflog die anderen Seiten der Zeitung, um sich abzulenken. Was sind das denn für Gangster? Gleich nach meiner Flucht habe ich irgendwas über sie gehört. Scheinbar macht man viel Wirbel um sie. Für den, der zu ihrer Verhaftung beiträgt, gibt es eine anständige Belohnung. Wie viel? Ich weiß es nicht genau. Aber es dürfte ein schöner Batzen sein. Es gibt Leute, die würden Vater und Mutter dafür umbringen. Ich würde nichts von diesem Zaster wollen. Das sagt man so. Ich meine das aber auch so. Belohnung oder nicht, Gangster oder nicht, was kümmert uns das? Sollen diese Vögel doch selber sehen, wie sie zurechtkommen. Was dich betrifft, Giselle, ich glaube, du bist aus dem Schneider. Sie werden dich nie wieder krallen, nie und nimmer. Ich hatte einen guten Riecher, als ich mich hierher wagte, was? Mhm. Der Empfang ließ erst zu wünschen übrig, aber... Ich hatte schließlich verdammtes Schwein, auf so nette Typen wie euch zu stoßen. Ich hielt das nicht mehr aus. Ich fuhr in die Stadt zu Albert und kehrte erst spät zurück. Ich schlief schlecht und stand als Erster in aller Frühe auf. In der Küche tankte ich Koffein und wühlte in einer Truhe Stapel alter Zeitungen durch. Ich suchte einige heraus und schnitt die Artikel, die uns betrafen, aus. Die zerschnipselten Seiten legte ich zurück in die Truhe. Die Ausschnitte steckte ich in einen kleinen Stoffbeutel. Dann trottete Paul in die Küche. Du nutzt sie ab. Oder sie hat irgendwann die Nase voll. Mein Gott. Ich hoffe nicht. Oh, du kannst dir nicht vorstellen, wie glücklich ich bin, Jean. Doch, allerdings. Davon hatte ich eine ziemlich genaue Vorstellung. Und darin bestand das ganze Unglück. Umso besser. Du solltest dir ein Mädchen wie Giselle auftreiben. Hast du Albert getroffen? Ja. Habt ihr irgendwas vor? Ja. In welcher Richtung? Du bist nicht mit von der Partie. Ich... Du bist glücklich. Für glückliche Leute ist kein Platz bei unseren Unternehmungen eine Frage der Reflexe. Aber Jean... Wir reden noch darüber. Sag mal, wo hast du die alten Zeitungen verstaut? In der Truhe, aber was soll... Ich zog die zerschnittenen Seiten heraus. Sag mal, du bist wohl ein bisschen bekloppt, was? Was ist los? Du interessierst dich ein wenig zu sehr für deine eigenen Heldentaten. Solche Sammlungen führen direkt zum Henker. Das ist die mehr oder weniger vollständige Zusammenstellung unserer Verbrechen. Ich war das nicht. Verdammt, schwörst du mir, dass du es nicht warst? Ich war es nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Es klang wie eine Maschine, die ihren Geist aufgibt. Jetzt war er reif. Wir hätten sie gleich am ersten Tag abwimmeln oder den Bullen übergeben sollen. Das hätte uns den heiligen Schein von guten Bürgern verschafft. Jetzt ist es zu spät. Ich hab's gleich gerochen, dass diese Maus uns in Teufelsküche bringt. Sind alles Schlampen und Huren. Paul, damals waren wir uns doch darüber einig. Sie hat deine Meinung geändert. Sie hat dir gesagt, dass sie dich liebt, oder? Ha? Hast du denn nie in den Spiegel geguckt? Deinen Buckel nie gesehen? Deine verbotene Fresse und den Rest? Du weißt genau, dass du nie Erfolg bei den Frauen gehabt hast, dass du abstoßend bist. Diese Göre ist mit allen Wassern gewaschen, Paul, und sie besitzt genügend Sexappeal und Klasse, um sich einen Apoll oder einen Bankier zu angeln und nicht einen Gauner deiner Sorte. Und genau das wird geschehen, wenn wir die Sache nicht in Ordnung bringen. Wenn sie uns denunziert, muss sie nicht wieder ins Kittchen zurück und sagt obendrein noch die Belohnung ein. Du bist vielleicht sexuell befriedigt, aber das Bumsen, das kommt etwas zu teuer. Ich mach bei diesem Tarif nicht mit. Das ist nicht möglich. Langsam träufelte ich das Gift in seine Seele. Ich liebe sie. Ich habe diese Wonne nie gekannt. Eine Frau für sich haben. Du bist es, der ihr gehört. Sie wird dich dem Henker ans Bein liefern. Ich glaube, sie liebt mich auch. Er krümmte sich. Sein Inneres zerbrach. Ich will die Wahrheit wissen. Ich werde rauskriegen, ob sie mich an der Nase herumgeführt hat oder nicht. Wenn sie die Artikel besitzt. Er erhob sich und als ob ihn sein Buckel ziehen würde, schwankte er von links nach rechts und versuchte, sein Gleichgewicht wiederzugewinnen. Er ging zur Treppe. Ich zündete meine Zigarette an und schluckte den Rauch hinunter. Giselle, wach auf. Paul, komm zu mir. Wir haben die Zeitungsausschnitte gefunden. Was? Du willst uns reinlegen. Was? Giselle hat es selbst gesagt. Verdammtes Schwein gehabt, auf so sympathische Typen wie uns zu stoßen. Und außerdem, Bucklige bringen Glück. Sonderausgabe! Sonderausgabe! Die mysteriöse Bande schlägt wieder zu! Lohngelder der Allierwerke geraubt! Die Autobande hält Frankreich weiter in Atem! Sonderausgabe! Sonderausgabe! An der Eckkneipe, drei Häuser vor Glorias Wohnung, hielt ich an, um mich mit Zigaretten zu versorgen. Ich nutzte die Gelegenheit für einen Schnaps. So ist es immer. Jeder meiner Besuche erfordert ein leichtes Doping. Ich wollte sie besuchen, ohne mich vorher telefonisch anzumelden. Ein schönes Gefühl, einfach so unerwartet vorbeikommen zu können. Als ob man jederzeit gern gesehen ist. Wieso? Als ich aus der Kneipe kam, hörte ich meinen Namen rufen. Warten Sie! Ich drehte mich um. Es war Lautier, Glorias Mann. Hören Sie, ich möchte mit Ihnen über Gloria reden. Ich verstehe. An einem ruhigen Ort. Die Leute müssen nicht unbedingt von unseren Sachen erfahren. Ich habe Ihnen eine Menge Dinge mitzuteilen. Welcher Art sind Ihre Dinge? Verschiedene Art. Mensch, machen Sie nicht so ein Gesicht. Sie haben sie doch längst erobert. Aber ich möchte ein paar Kleinigkeiten mit Ihnen erledigen. Es wird die Zeit kommen, wo auch Sie betrogen werden. Zwischen Gloria und mir war nie etwas passiert. Aber er schien fest vom Gegenteil überzeugt. Nun ergab sich ein einzigartiges Vergnügen. Blöffen. Ihm was vorspielen. Ihm das Leben zur Hölle machen. Ich wäre ja schön blöd gewesen, wenn ich diese Gelegenheit nicht genutzt hätte. Wo wollen wir hingehen? Wir können uns in meinem Wagen unterhalten. Haben Sie geerbt? Ja, sowas Ähnliches. Er bemerkte das kupferne Kennzeichen am Armaturenbrett. Leben Sie in einem Vorort? Vorort? Das hieß für ihn Provinz. In seinen Augen wertete mich das ab. Eine Villa. Ist es weit? 5 Kilometer außerhalb der Stadt. Fahren wir zu Ihnen. Er hatte eine befehlende Haltung angenommen. Ich habe Ihnen einige heikle Dinge zu eröffnen. Ich hoffe, Sie haben etwas zu trinken zu Hause. Das würde es uns leichter machen. Wie Sie wünschen. Ich bog von der Hauptstraße ab und fuhr zu meiner kleinen Villa. Durch das Flimmern der Hitze sah man entfernt die Hochhäuser der Stadt. Die Sonne spiegelte sich blutrot in den Fenstern. Ziemlich verlassene Gegend hier. Hier wird uns keiner stören. Und Sie fürchten sich nicht in dieser Einsamkeit? Wovor meinen Sie, sollte ich mich fürchten? Ich weiß nicht. Aber bei dieser Welle von Verbrechen? Bei mir gibt's nichts zu klauen. Das kann ich mir gut vorstellen. Mit Paul hatte ich ein Zeichen vereinbart. Als ich ausstieg, stieß ich wie von ungefähr gegen die Hupe. Das ließ Paul genügend Zeit, auf Tauchstation zu gehen. Wir traten ein. Mit einer verächtlichen Bewegung zeigte Lottier auf die wenigen Möbel und die Unordnung des Zimmers. In der Tat. Sie haben keine Angst vor Dieben. Ist Gloria schon mal hierher gekommen? Nein, natürlich nicht. Sie sind nicht unvorsichtig. Und dieser Ort stellt nicht unbedingt das ideale Liebesnest dar. Aber wenn Mann oder Frau verliebt ist... Trotz ihrer Leidenschaft bezweifle ich jedoch, dass diese Umgebung Glorias Geschmack entspricht. Genauso der Wagen. Die Karre, sollte man besser sagen. Gebraucht, gekauft, nicht wahr? Ein Gebrauchter für Gloria. Mein Lieber, die Hübsche verdient es besser. Schönheit fordert Ungeahntes, mein lieber Freund. Sie werden es bald bemerken. Und um mir das zu sagen, sind Sie hierher gekommen? Och, wir sollten erst mal eintrinken. Holen Sie nun mal langsam die Flasche raus, hm? Und erzählen Sie mir nicht, dass Sie nichts in dieser Art da haben. Das würde mich doch zu sehr überraschen. Sind Sie hier zu Hause oder ich? Wenn du meine Frau bummst, bei wem bist du dann zu Hause? Das stimmt. Eine solche Antwort, so zynisch wie möglich gegeben, musste tiefer in ihm nagen als eine notgedrungen vage Rechtfertigung. Ich werde gründlich Katz und Maus mit ihm spielen. Aus dem Schrank holte ich eine Flasche und zwei Gläser. Und jetzt würden Sie bitte die Freundlichkeit haben, mir zu sagen, was Sie auf dem Herzen haben. Hör mal, du Depp. Hör mal, bis jetzt habe ich mich wie ein Knallkopf benommen. Ich habe darüber nachgedacht. Ich hätte dich längst vor Gloria übers Knie legen und dir ordentlich den Arsch versohlen sollen. Du hättest nichts gesagt. Ich glaube, soweit kenne ich dich. Du bist ein Waschlapp, ein armer Irrer. Bin mir nicht sicher, aber ich nehme an, dass du mit Gloria gepennt hast. Ob es stimmt oder nicht, ist mir egal, hörst du? Aber ich will nicht, dass das so weitergeht. Weder, dass du mit ihr schläfst, noch dass du mit ihr herumschäkerst. Ich will Gloria behalten. Aber mit dir geht alles in die Grütze. Ich werde dich also aus dem Weg räumen. Auf welche Art? Auf diese hier. Aus der rechten Hosentasche zog er eine dicke Automatik. Ich hatte einen ausgezeichneten Ort für unsere kleine, intime Unterhaltung ausgewählt. Aber du hast mir noch einen besseren besorgt. Hier kann man Leute töten, ohne aufzufallen. Ja, das Haus ist dafür gebaut. Warum lachst du? Ich lache, weil du mich nicht töten wirst. Du hast nie die Absicht gehabt, mich zu töten, sondern du wolltest einfach nur den großen Mann markieren, die große Show abziehen, mir Angst einjagen. Du hofftest, ich würde aufgeben und mit klappernden Zähnen dahin verschwinden, wo der Pfeffer wächst. Aber du erschreckst mich nicht. Angenommen, ich hätte nicht die Absicht gehabt, dich zu töten. So könnte die Lust dazu mir doch kommen. Das stimmte nicht. Dann hätte er längst geschossen. Er hatte nicht geschossen. Er würde nie schießen. Man tötet die Leute nicht einfach so. Da kommt erst einmal die Tat selbst und dann die Folgen. Manche laufen lange frei herum, bevor sie gefasst werden. Die Automatik richtete sich auf meine Brust. Aber längst hatte sich Paul von hinten angeschlichen. Her mit dem Spielzeug! Lottier ließ sich ohne Widerstand entwaffnen. Er war totenbleich und brachte nicht den leisesten Ton heraus. Ich mach Eindruck auf Sie, was? Lottier öffnete den Mund. Er stieß einen bösen Laut aus. Das Stöhnen eines gehetzten Tieres. Eins wollen wir mal klarstellen. Die Zeitungen sind sich nicht einig darüber, ob der Buckel echt ist oder nicht. Wir können dir versichern, dass es ein echter ist, Lottier. Zu Pauls Unglück. Es macht ihm nämlich wenig Vergnügen, in seinem Alter diesen Auswuchs Huckepack rumzuschleppen. Der könnte Gloria nicht bekommen. Ihm bleibt also nichts, als seinen Spaß da zu haben, wo er ihn findet. Paul, diese kleine Ratte wollte mir Angst machen. Da bist du aber auf dem Holzweg. In die Höhle des Löwen bist du geraten. Und hier wirst du nicht mit heiler Haut herauskommen. Ich packte ihn am Kragen. Große, ungesunde Schweißtropfen rannen über sein grün verfärbtes Gesicht. Du wolltest mich also erschrecken, ja? Dass du glauben konntest, mich zu erschrecken, tut mir mehr weh. Verletzt mich noch tiefer, als wenn ich tatsächlich Angst vor dir gehabt hätte. Du hast mich für einen Waschlappen gehalten. Alle halten mich für einen Waschlappen. Und ich bin der Killer Nummer eins. Findest du das nicht zum Schießen? Hm? Urkomisch. Eine Geschichte voll unvergleichlichem Humor. Ich war es, der Glorias Vater umgenietet hat, weil er die Augen seiner Tochter hatte. Ich wusste nicht, dass es ihr Vater war, aber als ich diese Augen sah, ging der Schuss los. Tötet mich nicht. Tötet mich nicht. Ich sage nichts. Ich lasse euch, Gloria. Ich warf ihn auf den Boden. Mit verzweifelter Anstrengung zog Lautier die Beine an und rollte sich in einer Ecke zusammen. Auf seine verzerrten Lippen trat Speichel. Tötet mich nicht. Wir werden dir eine Rente aussetzen. Was Gloria betrifft, ich habe nie mit ihr geschlafen. Wenn du dich nicht so dumm angestellt hättest, wärst du noch am Leben. Es hätte genügt, mich einmal rauszuschmeißen. Ich wäre wahrscheinlich ohne Widerrede gegangen, weil ich im Grunde nicht weiß, ob ich nicht doch ein Waschlappen und ein dämlicher Hund bin. Er schien mich nicht zu hören. Ich schüttelte ihn. Hör zu, es ist sehr interessant. Ich habe nicht mit Gloria geschlafen. Verdammt! Warum ich nicht mit Gloria geschlafen habe, ich weiß es nicht. Manchmal fühle ich mich wie gelähmt. Wie in meinen Träumen. Ich schaffe es nicht, das klar zu kriegen. Ich bin verrückt. Ich weiß nicht, was ich will. Aber jetzt habe ich es verstanden. Ich habe mir die Hindernisse nur eingebildet. Tötet mich nicht. Genug gequasselt! Ja, genug gequasselt. Ich versetzte ihm einen gewaltigen Fußtritt. Das Eisen unter meinem Absatz riss ihm die Haut der Finger auf. Sein verfluchter Ehering drang ihm ins wunde Fleisch. Lass mich ihn abknallen. Ich habe ja nicht besonders viel Abwechslung. In seinen Augen spiegelte sich eine eigenartige Traurigkeit. Ja, mach du mal. Ich war ihm wohl etwas schuldig. Töt mich nicht. Paul schickte zwei Kugeln neben seinem Kopf in die Wand. Er amüsierte sich. Lautier sprang auf und flüchtete durch das Zimmer. Dabei stieß er sich an den armseligen Möbeln, die kurz zuvor noch Gegenstand seiner Verachtung gewesen waren. Paul schoss erneut. Lautier hüpfte wie ein Zicklein. Es roch nach Pulver und Schweiß. Ich weiß nicht, wer von den beiden so stinkt. Ob es aus Wollust ist oder Schiss. Aber es stinkt. Endlich endete die Treibjagd. Das Wild bekam seine Leine in die Beine, den Rücken und die Brust. Und sank mit zum Kreuz ausgebreiteten Armen zusammen. Jean, das mit dem Buckel hättest du nicht sagen sollen. Ach was, Paul. Der ist tot. Was soll er denn noch damit anfangen? Nein, Jean, das hättest du nicht sagen sollen. Beruhige dich erstmal. Dann begräbst du ihn heute Nacht im Garten oder im Keller. Helfen kann ich dir allerdings nicht. Ich habe in der Stadt zu tun. Jean. Du wirst das schon schaffen. Es war schon spät am Nachmittag. Und mir wurde heiß bei dem Gedanken, Gloria zu verpassen. Ich muss sie sehen. Diese Nacht wird meine Nacht sein. Ich überzeugte sie, mit mir auszugehen. Wir gingen etwas essen. Danach in eine Vorstellung und dann in eine Bar. Mein Gott, Jean, du bietest mir das große Leben. Oh nein, nur einmal so. In der letzten Zeit gingen also die Geschäfte gut, oder? Sehr gut. Und gerade heute Nachmittag habe ich ein ausgezeichnetes abgeschlossen. Es muss begossen werden. Ich fühlte mich unbesiegbar. Jetzt, wo ich Lautier tot wusste. Es ist ganz einfach gewesen. Wieso habe ich nicht eher daran gedacht? Ich glaube, ich sollte jetzt nach Hause. In ihren goldenen Augen spiegelte sich eine vage, undefinierbare Verwirrung. Wir dürfen nicht vergessen, dass ich verheiratet bin. Verheiratet? Er schert sich einen Teufel um dich. Er liebt dich nicht. Reden wir nicht mehr davon. Ich werde dich immer lieben. Fahr mich zurück. Nur noch ein Glas, Gloria. Na gut, wenn du willst. Plötzlich bekam ich Angst. Sie stieg in Wellen vom Bauch hoch, umklammerte mein Herz und krampfte mir die Kehle zusammen. Ich wollte auf einmal leben. Und vielleicht konnte ich es. Gehen wir. Ja, Jean. Der nächtliche Regen ernüchterte mich. Wir stiegen in den Wagen. Ich kurbelte die Fensterscheibe an meiner Seite herunter, ließ die kalte Luft hereinwehen. Aber wir fuhren nicht los. War dir nicht gut? Ich fühlte mich nicht sehr wohl. Drin war es zu heiß. Betrunken? Nein. Ich glaube, ich bin es. Red kein Unsinn, das bisschen, was wir getrunken haben. Glaubst du mir nicht? Fass meine Hände an. Sie sind heiß. Seit wann liebst du mich? Seit Jahren. Und die ganze Zeit so heftig? Von Jahr zu Jahr mehr. Du bist ein erstaunlicher Mensch, Jean. Ich bin ein Idiot. Sei nicht unglücklich, Jean. Ich bin nicht unglücklich. Ich war es, aber es ist vorbei. Ich bin 5 Jahre älter als du. Als ich 16 war, warst du 11. Großartig, wie ich rechnen kann, was? Was hast du mit 11 Jahren gemacht? Ich erinnere mich nicht mehr. Ich weiß noch genau, was ich mit 16 gemacht habe. Zum Beispiel im Juli, als ich 16 wurde. Ich stromerte so zu Fuß herum. Ich hatte nicht jeden Tag zu essen, schlief draußen. Und du Liebling, warst 11 Jahre alt, eine artige Schülerin, in einem Pensionat für Mädchen aus gutem Hause. Du warst schon elegant, strahlend, hübsch wie heute und wer weiß, vielleicht aufreizend. Am liebsten stelle ich mir dich mit 14 vor. Ich war 19 und ein Taugenichts. Die Zufälle des Lebens auf der Walze hatten mich in einen Hafen geführt. Du warst 14, hattest rotes Haar, schöne rote Lippen, eine wunderschöne Haut. Und während du nachts in deinem weichen Bett ruhig vom Märchenprinzen träumtest, trieb ich mich in Spelunken der Matrosen herum, wo feiste Vetteln, die aus dem Mund stanken und überall dreckig waren, sich von zig Kerlen nacheinander für wenig Geld in einer quietschenden Matratzengruft voller Wanzen vögeln ließen. Welten trennten uns. Und wir haben uns trotzdem getroffen, Liebling. Vielleicht war es uns vorherbestimmt. Küss mich. Küss mich, Cucaracha. Nein, nachher wirst du mich nicht mehr lieben. Ich werde dich immer lieben. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich dich liebe. Ich liebe dich, wie niemand dich jemals lieben wird. Ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll. Ich liebe dich. Liebling. Sie gab sich hin. Ich pflückte ihre Lippen wie eine schöne Frucht, verschlang sie wie ein Ausgehungerter. Oh, Jean. Liebste. Liebste. Liebste. Alles wankte. Und die Welt verwandelte sich in ein Wunder. Ich stöhnte und seufzte. Liebste. Es war, als ob man mir mit einem Messer die Lenden zerkratzte. Ich unterdrückte einen Schrei gewaltigen Glücks und in einer großen Erschütterung, einem Beben von Erde, Wasser, Feuer, Himmel und Hölle ergoss sich mein Samen wie eine wilde Flut, wie ein köstlicher Niagara. In einem Mahlstrom wollüstiger Agonie riss er all meine Bosheit und meinen Hass, meine Schmach und die verfluchten Gedanken mit sich. Und ich fühlte mich rein, gut, liebevoll und sanft, wehrlos und empfindsam. Ich legte meinen Kopf gegen den der Geliebten, verlor mich in ihrem roten Haar. Sonderausgabe! Sonderausgabe! Der Bucklige festgenommen! Räuber hat sich selbst gestellt! Die Identität der Bande bekannt! Sonderausgabe! Sonderausgabe! Alle Fotos in dieser Ausgabe! Die Verhaftung der Bande steht unmittelbar bevor! Sonderausgabe! Sonderausgabe! Das Leben ist zum Kotzen. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Leo Mallet, aus dem Französischen von Sarah Baumfelder und Thomas Mittelstädt. Hörspielbearbeitung Leonhard Koppelmann. Es sprachen Jean, Erzähler, Oliver Stukowski, Paul, Jens Wawracek, Gloria, Martina Gedeck, Lothier, Chaim Königshofen, Albert, Frank Stöckle, Marcel, Marius Marx. In weiteren Rollen Peter Wammler, Nikolai Alexander Brucker, Matthias Brüggemann, Horst Hildebrandt, Sebastian Kreutz, Hans-Jörg Krumpholz, Tanja Schleif und Florian Worps. Ton und Technik Dietmar Rötzel und Regine Schneider. Regieassistenz Marc Ginzler. Musik Henrik Albrecht. Regie Leonhard Koppelmann. Produktion Südwestrundfunk 2002. Dramaturgie Klaus Schmitz. Dunkelkammer. Die Krimi-Kolumne. Von und mit Tobias Gulis. Folge 16. Das Leben ist zum Kotzen. Die schwarze Trilogie von Leo Mallet, Teil 1. 1948. Der Krieg war zu Ende. In Paris sprach man existenzialistisch und man sah Filme der schwarzen Serie. Da beschloss Leo Mallet, damals knapp 40 Jahre alt, als ehemaliger jugendlicher Herumtreiber, Anarchist, Surrealist, Kriegsgefangener der Nazis und Chansonnier, wahrlich vertraut mit den Härten des Lebens, noir zu schreiben. Man könnte, so dachte er, im Geist dieser amerikanischen Filme schwarze Literatur machen und Geld. Ersteres klappte, letzteres nicht. Was Mallet in den kurz nacheinander entstandenen Romanen seiner schwarzen Trilogie schrieb, widersprach allen vertrauten Regeln und Lesegewohnheiten im Umgang mit Kriminalliteratur. Völlig neu, Mallet schrieb in der Sprache der einfachen Leute, im Argot. Frech, rotzig und trotzig sind seine Ich-Erzähler, wie beschissen es ihnen auch gehen mag. Ungewohnt, Mallets Held ist Verbrecher. Ein Verbrecher des Alltags, kein Superhero mit 1000 Masken wie Fantomas. Jean Frégère ist Arbeiter, Anarchist, Klassenkämpfer. Sein erster Coup steht noch in revolutionärer Tradition. Ein Überfall, um Geld für streikende Bergarbeiter zu beschaffen. Doch bald bricht hinter dem Bankräuber und Revoluzzer-Optimismus eine grundverzweifelte Stimmung durch. Jean ist sich gewiss, das Leben ist zum Kotzen und wir tragen alle dazu bei, diese Schweinerei in alle Ewigkeit fortzusetzen. Leo Mallet, am 7. März 1909 geboren, starb hochverehrt vor 20 Jahren am 3. März 1996. Leo Mallets Kriminalroman Das Leben